Lektion 6. Aufgabe 2b. Abschnitt 4. Menschen, die unter chronischen Rückenschmerzen leiden, greifen oft zu Salben, Pflastern, Tabletten oder alternativen Behandlungsmitteln. Ist das ratsam? Das ist natürlich individuell sehr verschieden und muss im Einzelfall geprüft werden. Die einen erleben einen erfolgreichen Heilungsprozess mit Yoga oder gezieltem Rückentraining. Bei anderen verstärken sich die Schmerzen durch diese Bewegungsabläufe. Das hängt von den unterschiedlichsten Faktoren ab. Natürlich steht für die Ärzte Heilung, also Ursachenbekämpfung, im Vordergrund. Doch nicht immer lassen sich die Auslöser schnell und einfach diagnostizieren. Und dann steht das zweite Ziel im Mittelpunkt, dem Patienten erstmal einen schmerzfreien Alltag zu ermöglichen. Das geschieht in der Regel durch Tabletten und Salben. Oftmals ist dies aber auch mit einem langen Prozess verbunden, denn nicht alle Wirkstoffe passen zu allen Patienten. Hier empfiehlt sich ein eingehendes Gespräch mit dem behandelnden Arzt, der leider auch nur durch Ausprobieren die wirksamsten Substanzen finden kann.